Kapitel 7. Die beiden Tanten und der kleine Junge standen unter dem Baum wie versteinert und starrten zu der ungewöhnlichen Frucht hinauf. James schmales Gesicht glühte vor Aufregung und seine großen Augen strahlten wie zwei Sterne. Der Pfirsich schwoll an, als ob er ein Luftballon sei, der aufgeblasen wurde. In einer halben Minute war er so groß wie eine Melone. Noch eine halbe Minute und er war schon zweimal so dick. »Schau dir an, wie er wächst«, schrie Tante Tinkel. »Wann hört er wieder auf?«, schrie Tante Schwamm, fuchtelte mit den fetten Armen und tanzte im Kreis herum. Nun war der Pfirsich schon so groß, dass er einem goldgelben Riesenkürbis glich. »Geh vom Baumstamm weg, du dummer Kerl«, keifte Tante Zinke. »Wenn du gegen den Stamm stößt, fällt der Pfirsich herunter, er wiegt bestimmt schon 20 oder 30 Pfund.« Der Zweig, an dem der Pfirsich wuchs, wurde schon von dem Gewicht heruntergezogen. »Pass auf, Zinke«, schrie Tante Schwamm, »der Zweig bricht gleich.« Aber der Zweig brach nicht. Er neigte sich nur immer weiter herunter, und als der Pfirsich schwerer wurde. Der Pfirsich wuchs immer weiter. Noch eine Minute und er war genauso groß und rund wie Tante Schwamm und wahrscheinlich auch genauso schwer. »Jetzt muss er aufhören, er kann doch nicht ewig weiter wachsen«, schrie Tante Zinke. Aber der Pfirsich hörte nicht auf. Bald war er so groß wie ein kleines Auto und hing halb bis auf den Boden herab. Die beiden Tanten hopsten wie zwei Hexen um den Baum herum, klatschten in die Hände und schrien vor lauter Aufregung allen möglichen Unsinn. »Horrido«, brüllte Tante Zinke, »was für ein herrlicher Pfirsich!« »Primissimo«, sabberte Tante Schwamm, »splendido«, »und was für eine himmlische Mahlzeit!« »Er wächst noch immer, das sehe ich selbst.« James war so verzaubert, dass er nur ganz still dastand und leise vor sich hin murmelte, »was für ein wunderschöner Pfirsich, ist das Schönste, was ich je gesehen habe.« »Halt den Mund, du kleine Schlange! Der Pfirsich geht dich gar nichts an«, fauchte Tante Zinke, die ihn zufällig hörte. »Jawohl, der Pfirsich geht dich gar nichts an. Er gehört uns ganz allein«, erklärte Tante Schwamm. »Schau mal, jetzt wächst er noch schneller«, rief Tante Zinke hocherfreut. »Tatsächlich, Zinke, tatsächlich!« Der Pfirsich wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Zum Schluss war er beinahe so hoch wie der Baum, an dem er hing. Er war so hoch und so breit wie ein kleines Haus und die Unterseite stieß sanft auf dem Gras auf. Und da lag er nun. »Jetzt kann er nicht mehr herunterfallen«, rief Tante Schwamm. »Jetzt wächst er nicht mehr«, schrie Tante Zinke. »Doch, er wächst weiter.« »Nein, tut er nicht. Er wächst weiter, bloß viel langsamer. Schau nur genau hin.« Es entstand eine kleine Pause. »Aber jetzt wächst er wirklich nicht mehr.« »Ich glaube, du hast recht.« »Meinst du, man kann ihn anfassen?« »Ich weiß nicht, sei lieber vorsichtig.« Tante Schwamm und Tante Zinke gingen langsam um den Pfirsich herum und betrachteten ihn von allen Seiten. Sie schlichen drumherum wie zwei Jäger, die einen Elefanten erlegt haben und nicht ganz sicher sind, ob er wirklich richtig tot ist. Der Pfirsich ragte so hoch über ihnen auf, dass sie daneben wie Zwerge aus einer anderen Welt aussahen. Die Pfirsichhaut schimmerte herrlich sahnegelb und hatte leuchtend rote und rosige Streifen. Tante Schwamm trat vorsichtig näher und tippte mit einer Fingerspitze dagegen. »Er ist steif«, rief sie begeistert, »er ist genau richtig. Komm, wir holen uns eine Schaufel und stechen ein großes Stück zum Essen heraus, Zinke.« »Nein, noch nicht«, sagte Tante Zinke. »Warum nicht?« »Weil ich das nicht will.« »Ich will aber Pfirsich haben.« Tante Schwamm lief schon so das Wasser im Mund zusammen, dass es ihr aus den Mundwinkel tröpfelte. »Meine liebe Schwamm«, sagte Tante Zinke langsam und lächelte ihr verschlagenes, dünnlippiges Lächeln. »Mit dem Pfirsich können wir eine Menge Geld verdienen, wenn wir die Sache nur richtig anpacken. Du wirst schon sehen.«